Wenn US-Präsident Trump selbst eine Bilanz seiner ersten beiden Amtsjahre zieht, dann äußert er sich in Superlativen. Er habe in 2 Jahren mehr erreicht als fast alle seine Amtsvorgänger in der Geschichte Amerikas. Auf die Frage eines CBS-Journalisten, welche Note er sich geben würde, antwortete Trump kürzlich, ich würde mir eine 1+ geben. Oder gibt es eine noch bessere Note? I would give myself an A+. Can I go higher than that? Dabei läuft es seit der Jahreswende nicht gut für Trump. Die meisten Amerikaner geben ihm die Schuld am wochenlangen Regierungs-Shutdown, weil er stur an knapp 6 Milliarden Dollar für den Mauerbau festhält. Und das, obwohl jetzt die Demokraten im Repräsentantenhaus die Budgetmacht haben. Trumps Zustimmungswerte sind unter 40% gerutscht. Knapp 60% der Amerikaner lehnen seine Politik ab. Keiner seiner 4 Amtsvorgänger hatte nach 2 Jahren solch schlechte Werte. Viele Amerikaner schämen sich über Trumps wütende Tweets und die vielen Falschbehauptungen. Im Schnitt 15 pro Tag haben die Faktenchecker der Washington Post herausgefunden. Dass jeder dritte US-Bürger und 8 von 10 Republikanern dennoch mit Trump zufrieden sind, hat vor allem einen Grund: die US-Wirtschaft brummt. New unemployment claims recently hit a 49-year low. Auf Massenveranstaltungen für seine Wiederwahl im kommenden Jahr feiert Trump die niedrigste Arbeitslosenquote seit 49 Jahren, ein Wirtschaftswachstum von 4% und das Comeback der Stahlindustrie. Auch wenn der Wirtschaftsaufschwung schon unter Obama begann, Trumps Steuerreform heizt den Boom zusätzlich an. Allerdings steigt seitdem die Staatsverschuldung deutlich an. Auch die in den USA wichtige Wählergruppe der evangelikalen Christen ist von Trump begeistert. 2 neue konservative Richter am obersten Gerichtshof auf Lebenszeit, ebenso Dutzende Bundesrichter. Die Rechtsprechung in den USA wird noch lange nach Trump konservativ geprägt sein. Außenpolitisch fällt Trumps Halbzeitbilanz schlechter aus. We have won against ISIS. We've beaten them and now it's time for our troops to come back home. Der angebliche Sieg über die Terrormiliz IS und der ohne Abstimmung angekündigte Abzug der US-Truppen aus Syrien führte zum Rücktritt von Verteidigungsminister Mattis. Mattis war der letzte der Generäle im Umfeld Trumps, die Schlimmeres verhüten sollten. Nach 2 Jahren hat sich Trump aller lästigen Neinsager entledigt. Für Europa und Deutschland eine schlechte Nachricht, denn multilaterale Verträge wie das Klimaschutzabkommen oder der Iran-Atomvertrag sind Trump ein Gräuel. In langjährigen Verbündeten und insbesondere in Deutschland sieht er reiche Trittbrettfahrer, die Amerika ausnutzen. Dagegen hat er eine Vorliebe für Autokraten wie Putin oder Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Über den schwärmte Trump: Wir haben uns verliebt, weil er so schöne Briefe schreibt. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. Ob die Brieffreundschaft auch politische Fortschritte bringt, muss der 2. Gipfel Ende Februar zeigen. Ansonsten könnte die 2. Halbzeit für Trump deutlich unangenehmer werden. So will die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus seine alten Steuererklärungen anfordern. Und je nachdem, was Sonderermittler Mueller über Trumps Russlandverbindungen zutage fördert, könnten die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Im Umgang mit seinen Mitarbeitern hat sich Trump so viele Feinde gemacht, dass viele nur allzu gerne gegen ihn aussagen, so wie demnächst Michael Cohen, sein langjähriger Mann fürs Grobe. Nach 2 Jahren Trump ist nur eines sicher, auch die 2. Halbzeit wird eine Achterbahnfahrt.